Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind zunächst hier unter uns im Radio bei 1 Live. Und ungefähr in 15 Minuten wird das Fernsehen dazu stoßen. Freie Themen Nacht heute wieder. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht heißt Stefan. Stefan ist 35. Hallo Stefan. Hallo. Um was geht's, Stefan? Also es ging darum, ich wurde im vergangenen Jahr das ganze Jahr über gedisst und gemobbt bei der Arbeit. Mhm. Also, was heißt das? Ich wurde tituliert mit Schwuchtel und Schwanzlutscher und Missgeburt und solchen Sachen. Bist du schwul? Ja. Ja. Okay. Und man merkt mir das auch an. Also ich ist ja nicht so, dass ich jetzt mich verstecken muss oder das verheimlichen muss. Ja. Wir leben ja nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, im Mittelalter. Ja. Und das wurde eigentlich von den Chefs, also von der Chefin geduldet. Das hieß immer, ich soll drüber stehen und wie groß ist der Betrieb? Es sind 3 Filialen mit jeweils 10 bis 12 Mitarbeitern. Also nicht so groß. Im Schichtsystem, nee. Ja. Nicht so groß. Und das wie lange bist du da schon? Ich war 2 Jahre und 7 Monate da. Ah, das heißt, du warst, das bedeutet, du bist... Von Anfang an da. Du bist jetzt nicht... Ich bin gekündigt worden mittlerweile. Warum? Ja, weil ich Syphilis hatte. Weil du Syphilis hattest, deshalb hat man die gekündigt? Ja. Woher wussten die denn, dass du das hast? Also, ich habe mich halt einer Arbeitskollegin anvertraut, mit der ich mich immer gut verstanden habe und... Ja. Das war ein also gutes Verhältnis und ja, und da habe ich mich getäuscht. Die hat das da einfach weitergetragen. Ja, aber kein Arbeitgeber in Deutschland kann jemandem kündigen, weil er Syphilis hat. Doch. Hat man das so begründet, deshalb? Also in der Kündigung stand gar nichts drin, gar keine Begründung. Aber sie hat natürlich vorher mit mir geredet und gesagt, ich wäre geschäftsschädigend und kundenschädigend und... keine Ahnung, jeder wüsste das mittlerweile in der Filiale und keiner will mit mir arbeiten und der Laden wäre mit Sakrotan sauber gemacht worden und das war nicht lustig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ein schwieriger Fall. Bist du gegen die Kündigung vorgegangen? Ja, aber also ich bin zu einem Anwalt gegangen, aber mich haben die Kosten eben abgeschreckt und ich dachte mir, wenn ich dann alleine zum Arbeitsgericht gehe, ich sage jetzt mal so naiv, wie es ist, aber ich dachte mir halt, die Justitia sorgt schon dafür, dass irgendwie Recht auf meiner Seite ist. Ja, aber trotzdem hast du es nicht gemacht. Nö, bin halt dann alleine vors Arbeitsgericht. Ach, du bist alleine gegangen? Ach so, verstehe. Und ja. Mit dem Resultat, dass man dir nicht Recht gegeben hat? Naja, es ging da eher nur darum, dass es möglichst schnell abgewickelt wurde. Weil die Verhandlung davor schon so lange gedauert hat und dann kamen wir eben dran und dann hat meine Chefin geredet und der Anwalt von ihr geredet und dann wollte ich reden und meine Sicht der Dinge darstellen und dann ist es, nee, wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir müssen das jetzt möglichst schnell hier beenden. Wie, du hast nicht deine Position sagen können? Nee, konnte ich nicht. Und dann hat sich bei mir wie so ein grauer Nebel übers Hirn gelegt. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich da nach Hause gekommen bin hinterher. Und das Urteil hieß? Ja, ein Monatsgehalt Abfindung und eine ordnungsgemäße Kündigung, wo drin steht betriebsbedingt und ein Arbeitszeugnis. Warum hast du dich an keine Gewerkschaft gewandt? Ja, wir sind, keine Ahnung, also... Weil da hättest du einen mächtigen Partner gehabt, mit dem man das hätte auch bereden können. Wenn man so in solche seltsamen Turbulenzen gerät, braucht man Verbündete. Das schafft man in der Regel nicht allein. Ja, das ist ja nun... Ja, ich dachte mir eben, das könnte ich allein schaffen, aber... Ja, das war eine Fehleinschätzung dann. Ja. Was ist jetzt los? Wie lebst du jetzt im Moment? Ja, im Moment bin ich eben, also seit dem 1. Januar offiziell arbeitssuchend. Mhm. Und ich hatte auch schon ein Vorstellungsgespräch mit Probearbeiten und in einem anderen französischen Café. Mhm. Aber ja, dann konnte ich da eben anfangen zu arbeiten und hatte aber so ein ungutes Gefühl, weil ich dann den Arbeitsvertrag hätte ich erst eine Woche später bekommen und keine Ahnung, das war so ein unschönes Arbeiten da und dann habe ich plötzlich Angst bekommen und habe gesagt, nee, ich komme nicht mehr, tut mir leid. Mhm. Hattest du eigentlich vor diesem letzten Arbeitgeber, mit dem es da große Probleme gab, Stichwort Mobbing und so weiter, auch Probleme mit Arbeitgebern? Nee, gar nicht. Gar nicht, ja. Also, das habe ich noch nie irgendwo erlebt, vor allen Dingen nicht von, das waren alles Mitarbeiter um die 20, wo man muss ja eigentlich annehmen, dass die... Ja, absolut, natürlich, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber anscheinend ist das die Sprache von denen, oder weiß ich nicht, ich kann das nicht beurteilen. Also wenn ich jemanden beschimpfe, dann sage ich auch nicht Schwuchtel oder Schwanzlutscher oder so. Ja. Wie ist denn diese ganze Sache jetzt, welche Narben hat das hinterlassen für dich? Also ich habe das Gefühl, ich bin aus dem Tritt. Mhm. Also ich kenne mich auch nicht so, dass ich sage, ich komme da nicht mehr zum Arbeiten. Früher hätte ich das einfach durchgezogen und hätte halt also gearbeitet. Mhm. Ich komme mir so aus dem Tritt vor, als ob ich gar nicht mehr richtig funktioniere. Mhm. Ja, das ist sicher eine schlimme Sache, die da passiert ist. Und das bedarf einer gewissen Kraftanstrengung, dass man sowas an sich abperlen lässt. Das darfst du natürlich wirklich nicht zu nah an dich rankommen lassen, die Beleidigungen. Dann ja, musst das du ist sehen, schon dass klar, aber wenn ich mir das ein ganzes Jahr lang anhöre. Natürlich, natürlich, das ist völlig klar. Irgendwann. Nun gut, nun ist es aber Vergangenheit. Nun muss man nach vorne gucken. Ich kann dir eigentlich jetzt nur wünschen, Stefan, dass du bald eine gute Arbeit wieder findest und zum anderen dir auch raten, um sicher zu gehen, falls irgendwie Ähnliches nochmal passiert, dass du da noch klüger vorgehst, eben mit starken Leuten an deiner Seite. Ja. Ne? Ich habe eben jetzt das Gefühl, ich kann gar niemandem mehr irgendwas in Zukunft anvertrauen oder, weil das ist jetzt irgendwie weg. Das ist, also irgendwie komme ich mir missbraucht vor. Naja, klar. Naja. Das war Gastronomie, in der du gearbeitet hast. Ja, Gastronomie, Verkauf. Mhm. Das wimmelt doch da von Schwulen. Ja, na, bei uns nicht. Also da, ich war der Einzige. Ach so, na gut. Dass das überhaupt noch ein Thema ist, verstehe ich gar nicht mehr. Aber vielleicht lebe ich da auch schon zu sehr in einer anderen Welt. Ich hatte auch vorher nie Probleme. Ich komme vom Land, aus einem ganz kleinen Dorf, da war das auch nie ein Problem. Mhm. Selbst da nicht? Nee. Mhm. Und jetzt, nach keine Ahnung, muss ich mir dann von so jungen Leuten sagen lassen, schwul und Schwanzlutscher und so Sachen. Stefan, wie gesagt, versuche auf Abstand zu kommen und lass es auch jetzt nachträglich nicht zu weit an dich ran. Denk nicht so viel dran, sondern guck nach vorne und ich wünsche dir wirklich viel Glück, dass du bald eine gute neue Arbeit findest. Mit guten Kollegen vor allen Dingen. Ja? Danke. Alles Gute von Herzen, Stefan. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist die Silvia. Und die Silvia ist 54. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Silvia. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, über was reden wir beide? Ja, und zwar über nicht was Gutes. Ich habe meine Mutti frohes Jahr am 9. Mai verloren. Mhm. Und zwar, also ich muss aber, habe ich ihren Mitarbeiter, deine Mitarbeiter auch schon vorher gesagt, dass, wie soll ich sagen, es ist gut für sie, ist von ihren Leiden erlöst. Das heißt, sie war sehr schwer krank. Ja, und das sehe ich auch vollkommen ein, dass ich wollte auch nicht, dass er weiter leidet. Was hatte sie für... Nicht klar mit der Trauer. Ja, was hatte sie für eine Erkrankung, Herr Silvia? Ja, also, ach Gott, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie hatte so vieles. Also, muss ich schnell sagen, 2008 fing das an, da hatte sie ein Zungenkarzinom, also Zungenkrebs. Zungenkrebs. Ja, und das lag in der Familie bei uns so. Mhm. Und ja, jedenfalls 2008, dann wurde das operiert, alles gejult und ihr ging es auch 2009 super, hat sich erholt. Und 2010, das war der 20. Juni 2010, da ging es ihr so schlecht, also mit der Luft hatte sie auch schon immer, und zwar hatte sie schwere Osteoporose. Und da hatte mir der Kardiologe erklärt, dass dadurch der Brustkorb zusammengedrückt wird und sie eben schlechter Luft kriegt. Ja. Das war mir alles, also ich sag ja, für sie ist es jetzt besser. Dass sie, an was ist sie jetzt denn letztes Jahr gestorben? Wie bitte? An was ist sie letztes Jahr dann gestorben? Also mir wurde dann gesagt vom Heim, es wäre akutes Herzversagen. Also sie hatte dann, also wie gesagt, diese Luftprobleme. So später dann hieß es... Ist denn der Krebs auch nochmal aufgetreten? Nein, also das Gott sei Dank nicht. Aber dadurch eben mit ihrer Luft wurde es eben immer schlimmer. Und dann entwickelte sie nachher eine Lungeninsuffizienz, also Lungenschwäche. Herzschwäche kam noch dazu. Und die mussten dann einen Tracheostoma, also hier am Hals, so einen Schnitt machen. Beatmet wurde. Schrecklich, so. Schrecklich. Wie alt ist deine Mutter geworden? Meine Mutti ist 79 geworden. Sie war in einem Heim, sagst du? Ja, und ich wollte sie gerne zu mir nehmen und habe dann gesagt, wie soll ich sagen, ich habe mit dem Oberarzt gesprochen, dass ich meine Mutti auch gerne zu Hause fliehen möchte. Und er sagte dann aber, Frau, also ich sag mal jetzt Silvia. Frau so und so, ja genau. Dachte, dass sie brauchen da zu Hause eine Intensivstation, das schaffen sie nicht, weil ich leider auch nicht die Gesündeste bin. Ich bin auch schon leider EU-Rentnerin, ich habe auch mit der Lunge. Ich verstehe, das heißt, das wäre eine große, das hättest du gar nicht geschafft zu Hause. Ja, und ich habe dann immer gesagt, das stimmt, ich muss hier auch mal raus, ich muss einkaufen gehen und ich hätte ja mir immer Vorwürfe gemacht, wenn mit meiner Mutti was passiert wäre und jetzt dann musste ich sie schweren Herzens in Heim geben. Ja. Jetzt sagst du, es war für sie, und das ist objektiv gesehen wahrscheinlich auch richtig, dass es für sie eine Erlösung war, dass sie gestorben ist. Ja, also das ist... Aber du trotzdem es nicht schaffst, mit dem Verlust fertig zu werden. Ja, und das ist mein Hauptproblem, weil wir eben seit 87, hier 88 zusammen wohnen oder wohnten, und jeder hat sein Zimmer zwar gehabt, gut, das ist ja auch mal Meinungsverschiedenheiten, wie das so ist. Aber ich habe dem Mitarbeiter von dir schon gesagt, dass ich sie dann hier öfters noch im Bett liegen sehe oder ich sehe sie auf der Couch mit unserem Hundchen. Und lebst du alleine? Ja. Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, die wird dieses Jahr 33 und habe einen Enkel, der wird 14. Bloß meine Tochter wohnt also nicht so weit weg von mir, aber sie hat eben kein Auto und kann eben nicht mal so schnell zu mir. Also wir sprechen zwar, sie waren Weihnachten bei mir, auf Silvester hat sie mich nicht alleine gelassen, da war ich sehr glücklich. Aber trotzdem bist du schon oft alleine und die Gedanken an die Mutter und an die Mama gehen dir sehr, sehr, sehr oft durch den Kopf. Ja, und vor allem, weil ich eben, Domian, wisse, die ganzen Bilder nicht vorher, die jemand nicht aus dem Kopf in der Klinik auf der Intensiv natürlich, sehen. Silvia, hast du mal darüber nachgedacht, in vielleicht in eine Trauergruppe zu gehen oder in eine Trauertherapie? Ja, ich habe mich ja auch schon mal, selber schon mal kundig gemacht. Ich will jetzt nicht dir weiter sagen. Und da wurde mir gesagt, aus welchem Telefonbuch ich das hätte. Ich sage, aus dem neuesten, 2011, 2012. Ja, wir machen das nicht mehr. Ach, pass mal auf, Silvia. Da machen wir mal Folgendes. Wir sind hier ausgestattet mit allerneuesten und den wirklich besten Telefonnummern für solche Sachen. Ja. Meine Psychologin, die Sabine, wird dich jetzt anrufen. Und dann wird sie dir entsprechende Adressen in deiner Umgebung nennen, weil ich glaube, das wäre sehr gut, wenn du da mal hingehen würdest. Ja. Und einfach mit jemand anderem zusammen, sei es mit einem Profi oder mit anderen Betroffenen. Ich auch gerne, genau, dass du da einfach ins Gespräch kommst. Man schafft das dann besser in einer solchen Gruppe als ganz alleine. Ja. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen, Silvia. Ja. Und du wirst von der Sabine zurückgerufen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und dass du es schaffst, so einen gewissen Abstand zu den traurigen Vorfällen zu bekommen. Ich auch gerne, ja. Liebe Silvia, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, Domian. Ach so, darf ich noch was sagen? Mhm. Darf ich ein Autogramm von dir haben? Natürlich, sehr gerne. Dann sagst du der Sabine deine Anschrift und dann kriegst du natürlich auch eins. Ja, danke, Domian. Alles, alles Gute von Herzen. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt gucke ich mal gerade auf die Uhr. In wenigen Sekunden, da läuft unser Vorspann schon im Fernsehen. Jetzt kommt das Fernsehen auch dazu und dann sind wir alle zusammen und können in trauter Runde weitermachen. Ja, es dauert nicht mehr lange. Unser Taxi fährt schon durch Köln und das heißt, wir sind jetzt gleich zur Stelle. Und ich freue mich jetzt auch sehr herzlich, die Fernsehzuschauer begrüßen zu können. Wir bitten zu entschuldigen, dass wir heute 15 Minuten später sind. Es gab eine Sondersendung im WDR Fernsehen und dadurch haben sich alle Programmanfänge verschoben da hinten, so auch unser Anfang. Aber schön, dass ihr ausgeharrt habt und jetzt auch bei uns seid. Wir haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen. Ich habe mich schon mit der Silvia unterhalten und mit dem Stefan und wir haben eine Freithemennacht, wie immer, dienstags und jetzt sofort geht es weiter mit der Sonja und Sonja ist 42. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sonja. Also erstmal vielen Dank, dass ich durchgekommen bin und viele Komplimente an deine Sendung und an deine Redaktion. Vielen Dank. Das ist ganz toll. Sehr nett. Was ist dein Thema, Sonja? Mein Thema ist das. Und zwar, ich lebe in einem halben Jahr in einer Beziehung. Bin auch sehr glücklich mit dem Mann. Nochmal, ich habe akustisch überhaupt nicht verstanden. Also ich lebe seit einem halben Jahr in einer Beziehung. Du lebst seit einem halben Jahr in einer Beziehung? Du hast gesagt, das ist eine Fernbeziehung. Ja? Ja. Und ich kenne seit anderthalb Jahren einen besten Freund. Mhm. Das ist also nicht nur mein bester Freund, sondern auch mein engster Vertrauter und Seelenverwandter. Mhm. Und den habe ich also anderthalb Jahre kennengelernt, da hatte sich mein Mann von mir getrennt und wir hatten also eine wundervolle Nacht zusammen, also sexuell jetzt. Ja. Und das Problem ist jetzt bei mir, ich liebe meinen Freund über alles, aber der Mann reizt mich, also mein Seelenverwandter reizt mich, mit ihm noch eine Nacht zu verbringen. Moment, jetzt kommen wir nicht durch. Also es gibt seit einem halben Jahr eine Fernbeziehung. Ja. So, das legen wir erstmal zur Seite. Ja. Und da gibt es seit anderthalb Jahren einen Seelenverwandten, einen guten Freund. Mit dem hattest du aber schon einmal Sex. Ja. Aber nur einmal bisher. Ja, genau, einmal. Und das soll jetzt nochmal kommen? Oder soll sich nochmal wiederholen, oder wie? Ja, vielleicht auch öfter wiederholen. Hast du denn mit dieser Fernbeziehung auch Sex? Ja. Mit dem bin ich ja auch zusammen. Mit dem bist du eigentlich zusammen? Mit der Fernbeziehung. Mit der Fernbeziehung, ich verstehe schon. Die Fernbeziehung ist wie fern? Wie weit ist die weg? Ungefähr 70 Kilometer. Oh nein, das ist doch keine Fernbeziehung, Mensch. Ja. Fernbeziehungen sind 700 Kilometer oder so. Ja, das stimmt schon, aber 70 Kilometer. Er kann natürlich auch nicht jeden Tag zu mir kommen. Nee, aber da kann man ja schon mal ein Stündchen hinfahren oder mal am Wochenende schnell mal rüberfahren. Ja, das ist bei mir schlecht, weil ich im Rollstuhl sitze. Ach so, okay, verstehe. Aber er sitzt nicht im Rollstuhl und er ist beweglich. Ja, aber er muss viel arbeiten und kann also auch nicht so gerne, wie er gerne möchte. Im Klartext heißt das, du liebst zwei Kerle, oder wie? Ich kann nur so sagen, dass ich meinen Freund sehr, sehr liebe. Also wie gesagt, der eben... Der beste Freund, nennen wir ihn den besten Freund. Den besten Freund habe ich sehr lieb. Achso, also deine Beziehung, nennen wir die Fernbeziehung Beziehung, sonst kommen wir durcheinander. Die Beziehung liebst du. Ja. Und den besten Freund hast du sehr lieb. Ja. Dennoch willst du mit dem besten Freund nochmal in die Kiste steigen. Oder vielleicht sogar zwei oder dreimal noch. Ja, vielleicht auch öfter. Oder? Er möchte ja gerne öfter. Warum? Also das heißt, so im Klartext, er möchte eigentlich eine Affäre mit mir beginnen. Möchte er das nur? Oder Beziehung. Möchte er das nur oder du auch? Ja, das ist ja jetzt meine Frage. Ach so, ich hatte es am Anfang verstanden, dass du das auch gerne möchtest. Ja, ich möchte das ja. Ich möchte auch gerne mit ihm nochmal diese Nächte verbringen. Weil das sehr, sehr intensiv war und sehr, sehr schön war mit nur, ihm. Nur gibt es ja den schönen alten Spruch, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ja. Ne? Ich sag ja auch, ich bin also auch völlig konfus, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Naja, soll ich das jetzt riskieren oder soll ich das nicht riskieren? Du bist ja kein junges Ding mehr. Du bist 42, eine erwachsene, reife Frau. Ja. Dann müsstest du da eigentlich für dich eine Priorität setzen können. Wer ist dir als Partner der Wichtigere? Ja, dass das Problem liegt vielleicht ein bisschen daran, also ich bin sexuell noch relativ agil und möchte also auch noch was erleben, weil das Leben für mich auch noch relativ kurz ist. Und Weil das Leben kurz ist? Ja, das Leben ist für mich eigentlich relativ kurz. Für dich aufgrund deiner Behinderung? Ja, weil das hat also auch noch andere Sachen. Und mein also mit dem Freund, mit meiner Fernbeziehung, mit der ich zusammen bin, der ist also wie gesagt sexuell noch sehr unsicher und er kann sich zwar befriedigen, aber wie gesagt, ich muss ihm dann noch sehr viele Dinge beibringen, die ich also wie gesagt eben meinem besten Freund nicht beibringen muss, weil er das alles weiß. Ja. Es reizt mich. Ich sag ganz ehrlich, es reizt mich einfach. Also geht's da sehr wirklich um das Sexuelle hauptsächlich? Ja, und er möchte natürlich, dass es das also nicht dass das letzte Mal ist, sondern dass wie gesagt öfter passiert. Mich wundert allerdings. Er meint, dass das unsere Beziehung noch fester machen würde. Also die Beziehung jetzt, die ich mit meinem besten Freund angegangen bin. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht durcheinander kommen. Wer glaubt das jetzt? Der beste Freund glaubt, dass das noch fester wird, wenn ihr Sex habt? Ja. Der weiß aber, dass du eine Fernbeziehung hast. Ja. Und trotzdem will er, dass ihr Sex habt. Ja. Komisch finde ich, dass ihr euch anderthalb Jahre kennt und das so selten bisher passiert ist. Ja, er ist natürlich auch Arbeiten und kann auch nicht so gerne, wie er möchte. Nur er hat zuerst. Was ist ja, Moment, ich verstehe, was ist auch am Arbeiten? Ja, ist auch am Arbeiten. Ja gut, aber anderthalb Jahre, das ist doch keine Erklärung dafür, dass ihr wenig Sex habt, weil er arbeitet. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ich sag ja, ich bin wie gesagt eben im Rollstuhl und kann also auch nicht so gerne zu ihm hinfahren, wie ich möchte und dann müssen die Leute wie gesagt eben zu mir kommen. Weswegen sitzt du eigentlich im Rollstuhl? Ich habe eine Muskelkrankheit. Mhm. Die fortschreitend ist? Ja, wir hatten auch schon mal ungefähr vor anderthalb Jahren auch schon mal miteinander telefoniert. Über die Krankheit? Ja, über die Krankheit. Ja. Aber die betrifft nicht die Sexualität. Die Sexualität kannst du, so wie ich das jetzt rausgehört habe, durchaus genießen und ja, hast Spaß daran. Ja, auf jeden Fall. Da ist also alles in Ordnung. Das geht wunderbar. Es ist einfach nur so, dass ich draußen nicht mehr alleine rumlaufen kann, sondern nur noch hier in meiner Wohnung. Ja, wenn du mit dem besten Freund seit anderthalb Jahren beste Freunde bist, beste Freundin bist, wieso hast du, und das so toll ist und du das den auch nett findest und Sex super ist, wieso hast du dich denn überhaupt dann auf diese Fernbeziehung eingelassen? Ja, weil mein bester Freund, also der hat ein Problem, obwohl das für mich damals kein Problem, also wie gesagt, er wollte eigentlich damals mit mir eine Beziehung eingehen, hat aber gesagt, das wäre nicht fair mir gegenüber, weil er nicht treu sein kann. Mhm. Und wie gesagt, ich habe meine Beziehung, habe ich wie gesagt eben durch diesen Kontaktbörse kennengelernt, habe ihn kennengelernt und ich liebe den Mann wirklich. Nur wie gesagt, der Freund ist jetzt so dazwischen, der reizt mich. Da stehen zwei Törtchen bei dir auf dem Tisch und du möchtest von beiden Törtchen naschen, ne? Ja. So ist das. Aber so geht's ja meistens und oft leider nicht im Leben. Ja, ich weiß. Weil beide Törtchen wissen ja auch nicht voneinander. Das doch. Eine. Ja, aber ja. Nicht. Aber die Fernbeziehung weiß auch von dem besten Freund? Ja, der weiß von meinem besten Freund, der hat gesagt, das ist doch in Ordnung. Also er weiß natürlich nicht, dass er Sex mit mir haben möchte. Ja, gut, das ist mir, ja, darum geht's ja. Na? Wenn deine Fernbeziehung wüsste, dass der beste Freund Sex mit ihr will, wäre Schluss mit Toleranz, ne? Ja, ich bin einmal schon fremdgegangen und das hat er mir auch verziehen. Und ich weiß auch nicht, ob mir das ein zweites Mal verzeihen würde. Also lange Rede, kurzer Sinn, Sonja. Das ist ja der Klassiker, dass man hin und her gerissen ist zwischen zwei Menschen. Der eine hat seine Vorzüge, der andere hat seine Vorzüge. Da musst du einfach wirklich dein Herz fragen, welcher Mensch dir für eine Beziehung der wichtigere ist. Und dann muss man sich für den Menschen entscheiden, finde ich. Es geht halt nicht. Also du stehst ja blöd da, wenn du deine Fernbeziehung liebst und alles toll ist und den betrügst mit deinem besten Freund. Das war kein Zustand. Das ist doch keine Sache. Ja, ich weiß. Aber es ist einfach sehr schwer, weil ich nicht weiß, wie ich mich einfach entscheiden soll. Ja, das kann ich dir nicht. Ich habe das Gefühl, dass mein bester Freund wohl eine Beziehung mit mir haben möchte, aber dass immer, wenn er sich vielleicht gerade traut zu fragen, möchtest du mit eine Beziehung mit mir haben, dass ich dann immer irgendwie vergeben bin. Das ist bestimmt schon zwei oder dreimal vorgekommen. Ist ja so ein bisschen Kindergarten, ne? Ja. Hick und Hack und Hack und Hick. Ich kann dir das nicht sagen, für wen du dich entscheiden sollst, Mensch. Wer bin ich? Das kann dir kein Mensch von außen sagen. Du musst dich für den Menschen entscheiden, der dir letztendlich der Wichtigste für eine Beziehung ist. Das kann man nach keinen objektiven Kriterien beschreiben. Aber du musst es tun, finde ich. Du kannst das nicht irgendwie so parallel nebenher laufen lassen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Du meinst also, eine Nacht würde, wie gesagt, eben auch nicht genügen. Ich glaube nicht, dass, wenn die eine Nacht rum ist, dann denkst du dir, ach, vielleicht doch noch eine Nacht. Ah. Und so geht's doch immer weiter. Ah. So sind wir Menschen doch. Ja, das stimmt schon. Liebe Sonja, da musst du ganz allein entscheiden. Ja. Kein Mensch dieser Welt kann dir die Entscheidung abnehmen. Mhm. Mach es aber fair den anderen gegenüber, das ist wichtig. Ja, aber ich glaube schon, ich habe mich schon entschieden. Ich glaube, ich werde mich für meinen Freund entscheiden, weil ich kann den auch nicht nochmal wehtun. Für die Fernbeziehung? Ja. Das ist ein Wort. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke schön. Tschüss, Sonja. Tschüss. So, ihr Lieben, Thema morgen. Morgen ist Themennacht und das Thema morgen heißt, ich traue mich nicht. Ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die Angst haben. Angst haben zum Beispiel, über etwas Bestimmtes zu reden. Oder Angst haben, ein Geheimnis zu offenbaren. Oder die Angst haben, jemanden zum Beispiel anzuzeigen. Oder sich zu wehren. Oder Angst haben, sich zu trennen von irgendjemandem. Oder schlichtweg die Angst haben, einen für sie schweren Schritt zu machen. Wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr so sagt, ich traue mich nicht. Ich müsste es eigentlich tun, aber ich traue mich einfach nicht. Und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt oder vielleicht sogar beraten wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich hoffe, dass wir morgen pünktlich sind. Dann könnt ihr natürlich auch gerne ab 1 Uhr während der Sendung anrufen. So, freie Themennacht. Jetzt wieder weiter mit Thomas. Thomas24, guten Morgen. Guten Morgen, hi. Hi Thomas, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich habe ziemlich viel Scheiße gebaut und ich sitze jetzt auch in der JVA und ich möchte mit dir über alles mal sprechen, weil ich habe wegen Raubüberfälle sitze ich halt. Du sitzt jetzt im Knast? Genau, richtig. Seit wann? Seit circa 2 Monaten jetzt schon. Also in Untersuchungshaft bin ich. Das heißt, du weißt noch gar nicht, wie lange du sitzen wirst müssen? Nee, das weiß ich leider noch nicht. Deswegen mache ich mir total die Kopfschmerzen. Ich brauche eine neutrale Person, mit der ich mal über alles quatschen kann, wie alles passiert ist und ob ich mir Ratschläge geben könnte. Ja, was hast du gemacht? Weswegen sitzt du jetzt? Also ich bin angeklagt wegen 5 Raubüberfälle. 5 Raubüberfälle? Genau, richtig. Was hast du da gemacht? Das waren hauptsächlich, also ich habe 3 Sparkassenfilialen überfallen und 2 Kaiser-Supermärkte. Das war auch letztes Jahr noch in den Medien gewesen halt. Alleine? Nein, ich habe Mittäter. 2 Stück. Waren dort Kunden in diesen Sparkassen oder in den Supermarkt? Ja, klar. Also am Tage war das? Ja, es war mitten am Tage halt, in der Hauptgeschäftszeit hauptsächlich. Irgendjemand verletzt worden? Nein, das natürlich nicht, nein. Also ich habe auch keine echte, ich bin bewaffnet reingegangen, also mit einer Gaspistole. Mhm. Und die war ungeladen, da war nichts drin, das war einfach nur zur Abschreckung halt. Dennoch? Das dient einfach nur, um die Leute an der Kasse bzw. die Filialleiterin zu erschrecken und dass ich halt in Trance komme und dass ich halt mein Geld bald bekomme. Verstehe, aber die haben natürlich Todesangst gehabt, die Leute. Wie viele Leute sind da reingestürmt? Du mit wie viel und wie viel noch? Nee, ich war insgesamt mit 3 Leuten dabei und 2 Stück habe ich ganz alleine gemacht. Wie viel Geld habt ihr erbeutet? Das waren circa knapp 90.000 Euro. 5 Raubüberfälle. Das ist ja der Hammer. Genau. Und wie lange, über welchen Zeitraum lief das, bis man dich dann gepackt hat? Das lief jetzt von August und ich wurde jetzt Anfang Dezember wurde ich verhaftet. Also alles im letzten halben Jahr letztendlich. Genau, im letzten Jahr war es halt gewesen. Und ich musste halt mich halt viel selber finanzieren. Ich hatte halt keine vernünftige Sache über den Kopf gehabt. Ich habe zwar mal bei Kollegen, bei Freunden mal da und da geschlafen, weil mit meiner Familie habe ich auch schon längere Zeit keinen richtig festen Kontakt gehabt. Mhm. Und ich war auch, beziehungsweise bin es auch immer noch drogensüchtig halt und ich musste mich auch irgendwie selber halt finanzieren. Ne? Was für Drogen hast du genommen, nimmst du? Ich habe hauptsächlich alles gemacht. Also es hat angefangen mit dem Kiffen damals, als ich noch jünger war, also noch 14, 15 war das mit dem Kiffen angefangen. Ja, und hat sich alles hochgeschaukelt, also diese typische Drogenkarriere halt. Dann kam mal das Pep dazu, dann kam hinterher mal das Kokain dazu und dann bis hin zum Heroin, das habe ich auch schon genommen. Hast du einen Schulabschluss? Nein. Nein. Das heißt, kein Schulabschluss, nichts gelernt? Nein, nichts gelernt. Ich habe mich halt zwar nebenbei so ein bisschen mit Schwarzarbeit über das Wasser gehalten, mit Anstreichen, mit Malern, Lackierer habe ich gemacht, bei Kollegen ab und zu gestrichen. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht so das Wahre und davon konnte ich auch nicht richtig leben. Und ich war halt immer von mir halt immer schon ein wenig kriminell gewesen. Und hinterher hat sich das Büro hochgepusht. Das wollte ich gerade fragen. Du hast früher auch schon in Anführungszeichen kleinere, krumme Sachen gedreht. Genau, richtig. Mhm. Und jetzt kommt der große Hammer mit diesen Geschichten, die weswegen du jetzt sitzt. Ja, und ich bereue das wirklich sehr, nur ich kann es leider nicht rückgängig machen, nur aber irgendwie... Das wollte ich dich gerade fragen, wie stehst du jetzt dazu? Ja, total scheiße, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das natürlich tun, aber in dem Zeitraum, also in dem Augenblick, wo es alles passiert ist, die ganzen Straftaten, dann habe ich meine Selbstkontrolle verloren. Also es hat mit einem Überfall alles angefangen und nach den ersten ein, zwei Stück habe ich natürlich ein gewisses Selbstvertrauen gehabt und als ich die ganzen Überfälle halt getan habe auch, war ich auch unter Drogeneinfluss, unter Kokain und Ecstasy hauptsächlich, dann will ich um meine ganzen Hemmungen verlieren, weil ich habe selber Angst davor gehabt. Wo hat die Polizei dich denn gepackt? Na, auf frischer Tat, so zum fünften Überfall war es gewesen. Auf frischer Tat? Genau, ich war beim Filialleiter drin gewesen. Ich habe mich aber zu lange drauf aufgehalten, weil ich hatte zu viel Selbstvertrauen gehabt und habe gedacht, mich könnten die eh nicht packen und so, das habe ich mal alles ganze Zeit eingeredet. Und hinterher, als ich als der Filialleiter zum Safe gegangen ist, hatte er den Code eingegeben. Und ich wusste nicht, dass es einen Code gibt, der direkt die Polizei in Verbindung setzt, dass jetzt ein Überfall in dieser Filiale passiert. Ach so. Und deswegen kam innerhalb der nächsten ein, zwei Minuten war der ganze Laden vom Haupteingang alles von der Polizei gewesen. Und so wurde ich festgenommen. Und da war die Karriere vorbei. Die Verbrecherkarriere. Mhm. Ja. Das bist du jetzt. Du bist ein Verbrecher. Das ist dir klar, ne? So hart das klingt. Du hast heftige Sachen gemacht. Ja, klar. Und das ist eine richtig große Scheiße, dass du das gemacht hast. Weil du jetzt noch viel, viel tiefer drin hängst, als du es vorher schon warst und es dir viel schlechter geht jetzt. Ja, das Problem, ich hatte ja möglich damals auch keine richtige, ich will mich jetzt auf Gottes Willen auf gar keinen Fall rausgehen oder so. Nur habe ich damals ein Problem gehabt und zwar, ich habe ja keinen nirgendwo feste Arbeit bekommen. Mhm. Hätte zwar nebenbei so 400-Euro-Jobs machen können, aber es ist ja auch nicht so das Gelbe vom Ei, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Wie kommt das, dass du keinen Schulabschluss hast? Ja, ich war damals halt ziemlich faul gewesen in der Schule, habe auf die Schule geschwänzt und dann kam halt das Käfen halt dazu und habe ich sozusagen damals auf alles geschissen, habe nicht an meine Zukunft gedacht. Mhm. Du sitzt jetzt 2 Monate, sagst du, im Knast, genau, in Untersuchungshaft und du sagst, ich bin noch drogenabhängig. Bekommst du Drogen im Knast? Ja, aber hauptsächlich keine harten Drogen, hauptsächlich Marihuana, also Haschisch zum Kiffen halt. Ich gehe davon aus, dass du keine Kohle hast. Wie bezahlst du die Sachen im Knast? Ja, das wird mir mein Besuch halt gebracht halt, ne? Ich habe halt über viele Freunde halt noch damals, aber was heißt Freunde, Anführungsstrichen Freunde. Ach, die schmuggeln das rein, oder wie? Ja, die besuchen mich dann und dann geben sie ab und zu ein bisschen Bargeld mit unserem Handy halt und... Was tun die? Ich schmuggle halt Handys oder Bargeld für mich rein, damit ich damit meine Kohle ausmachen kann. Und das ist so einfach, da so Sachen reinzuschmuggeln? Offensichtlich. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie die das machen. Ich war also vor dem Besucherraum, ich weiß nicht, wie die abgetastet, das weiß ich ja nicht. Nur ich will selber von der Scheiße wegkommen, nur es geht einfach nicht von einem auf den anderen Tag. Deswegen reduziere ich schon jeden Tag meinen Konsum, damit ich so langsam die Treppe wieder runtergehe, damit ich einmal wieder clean bin. Also ich glaube, das ist einer der ersten Schritte, die du jetzt einleiten musst, dass du von den Drogen runterkommst. Solange du im Knast noch auf Drogen bist, kannst du alles gänzlich vergessen, überhaupt ein bisschen Fuß zu fassen. Wann gibt's denn die Verhandlung? Also die Verhandlung, also mein Anwalt meint, das wird so ungefähr noch so 3 bis 4 Monate dauern, bis halt die Polizei ist noch am Ermitteln halt. Ja. Und da dauert es noch einen gewissen Zeitraum, also 3 bis 4 Monate mit Richten. Ja, wie schätzt dein Anwalt die ganze Angelegenheit ein? Also es sieht nicht so rosig aus für mich. Und zwar das Einzige, was für mich spricht, obwohl es eigentlich eine Nachteil für mein gesamtes Leben ist, ist, dass ich halt drogenabhängig bin. Hm. Und das ist deswegen Beschaffungskriminalität für mich halt damals, weil ich damals keine Möglichkeit hatte, an Geld ranzukommen. Hm. Apropos nochmal zum Thema Geld. 90.000 erbeutet. Hast du insgesamt erbeutet und ihr musstet das teilen oder war dein Anteil 90.000? Nein, insgesamt hat man 90.000. Ich war bei 3 Überfällen. Habe ich halt, wie gesagt, 2 Mittäter gehabt, da haben wir das alles fair durch 3 geteilt. Ja. Was hast du mit dem Geld gemacht, was du bekommen hast? Ja, ich habe sozusagen gelebt. Ich habe da, wie gesagt, ein Essen und Trinken geholt. Ab und zu habe ich in Hotels geschlafen und habe natürlich auch meine Drogen halt damit besorgt. Und Anziehklamotten und alles, was man halt zum Leben braucht, habe ich mir davon dem Geld besorgt. Ist das Geld ganz weg? Ganz weg, nein. Also einen gewissen Teil, der existiert noch. Der ist auch sicher versteckt. Also für schlechte Zeiten, falls ich rauskomme. Ja, das musst du natürlich auch alles auf den Tisch legen. Du kannst ja nicht erbeutetes Geld irgendwo verstecken für die Zeit, wenn du rauskommst. Du hast ja die nächsten Probleme am Hals. Das musst du alles jetzt, weißt du, wenn du überhaupt eine Chance hast, dann musst du jetzt alles auf den Tisch legen und du musst alles bereuen. Das tust du ja auch, das höre ich ja. Aber jetzt nicht wieder irgendwelche Tricksereien. Du musst von den Drogen runter, du musst absolut ehrlich sein und du musst, ich vermute mal, dass du eine hohe Gefängnisstrafe bekommst. Wir wollen ja gar nicht schönreden. Nee. Das Einzige, also was du, ja bitte? Also mein Anwalt meinte auch, also mit 4 bis 6 Jahren müsste ich eigentlich schon rechnen. Ja. Also wenn ich wirklich die Hosen runterlasse vor Gericht und sage, dass wie es alles wirklich abgelaufen ist, dass ich wirklich reines Geständnis mache, ja, und dann kann ich auf jeden Fall mit 4 bis 6 Jahren kann ich auf jeden Fall rechnen. Ja. Das Problem ist einfach nur die ganzen Zeugen, die da sind, die ganzen in Anführungsstrichen Opfer, die ich halt Angst und Schrecken versetzt habe. Mhm. Für die war es natürlich auch so schön. Problem ist, die sind als Zeuge vor Gericht geladen, die müssen sich ja nochmal ihre Ängsten halt widersetzen halt. Das ist natürlich auch nicht für mich schön halt, ne? Thomas, das hast du dir also eingebrockt. Ja. Was ich hier nur sagen kann, ist, dass du, sieh doch diese Katastrophe, in die du da jetzt reingerutscht bist, oder die du selbst, du bist ja nicht reingerutscht, du hast die zu verantworten. Sieh die als Chance für dein Leben. Mach jetzt wirklich radikal klar Tisch. Pack bei Gericht auch aus, wo die paar tausend Euro da noch versteckt sind. Du lieber Himmel, nicht, dass du dann nochmal in Probleme kommst. Du bereust es, das hast du gesagt, das musst du vor Gericht auch sagen. Dass alles klar ist und dann nutze diese Zeit im Knast, dass du eine Ausbildung im Knast machst. Dass du einen Schulabschluss machst und vielleicht sogar eine Ausbildung. Ja, ich will jetzt auch versuchen, halt noch eine Drogentherapie halt zu machen. Alles, halt. Du musst alles jetzt machen. Alles, was du musst Drogentherapie machen, du musst Schulabschluss nachmachen, du musst eine Lehre machen. Die Chance hat man ja, Gott sei Dank, im Knast heutzutage. Mhm. Das ist das Einzige, womit du dich jetzt noch hochziehen kannst in all dem ganzen Sumpf, in dem du steckst. In dem du nach vorne guckst und sagst, okay, es ist alles mies gelaufen in meinem Leben bisher. Jetzt muss ich die nächsten Jahre da durch und wenn ich dann rauskomme, dann buddelst du nicht dein Geld irgendwo aus, sondern du gehst ordentlich arbeiten und hast einen Gesellenschein in der Tasche. Was für ein Gesellenschein meinst du denn jetzt? Wenn du eine Ausbildung machst im Knast, als Handwerker beispielsweise, irgendwas. Geht das überhaupt? Ja, klar. Erkundige dich mal, klar. Erstmal musst du einen Schulabschluss nachmachen und dann bieten verschiedene Knäste Ausbildungen für Jungs an. Weiß ich nicht, alles Mögliche. Mhm. Also ich sag dir ganz ehrlich, eine Ausbildung ist ja schön und gut, aber hauptsächlich mein Problem ist erstmal so eine scheiß Drogen halt. Ja, natürlich. Deswegen musst du das auch, da gibt's ja sicher. Ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin, das jetzt zwei Sachen gleichzeitig zu machen, damit das so den ganzen Druck noch aushalten. Deswegen, es gibt bei euch sicher im Knast, wie überall, gibt es einen Gefängnispsychologen und einen Seelsorger. Mhm. Da musst du Kontakt aufnehmen und dem musst du alles sagen, dem musst du das auch mit den Drogen sagen. Dass der das einleitet, dass du eine Drogentherapie bekommst. Du hast, alles was ich sage, Thomas, läuft darauf hinaus, du musst ganz ehrlich jetzt sein. Wenn du jetzt irgendwie versuchst rumzutricksen, hast du verloren. Weil ich möchte auch ganz ehrlich zu sein, weil ich hatte auch schon das eine oder andere Mal hier Gedanken, mir halt das Leben halt zu nehmen, ne? Das ist ja auch feige, Mensch. Du bist jetzt 24 Jahre alt, du hast richtig Mist gebaut. Viele Leute haben auch Mist gebaut in deinem Alter. Jetzt musst du vielleicht mehrere Jahre jetzt hart ran, aber dann hast du eine Chance auf ein gutes Leben. Und dafür lohnt es sich auch zu leben. Was meinst du, wie stolz die Jungs sind, wenn die aus dem Knast rauskommen und das da geschafft haben, von den Drogen runterzukommen, einen Schulabschluss zu machen und dann vielleicht auch nur eine Lehre. Was du Erfolgserlebnis hast. Ja, wenn ich vielleicht in eine Anstalt komme, wo ich das alles nicht machen kann, auch nur eine Therapie, dann ist ja alles schön, ist mir trotzdem geholfen, das will ich ja auch, aber da habe ich ja trotzdem keine Perspektive von raus, im Großen und Ganzen Leben dann trotzdem voll verkorkst. Ja, aber die Grundlagen sind, du hast ja jetzt überhaupt keine Grundlagen, du musst ja erstmal Grundlagen schaffen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, du musst sofort Kontakt aufnehmen mit einem Psychologen in dem Knast oder mit dem Seelsorger und dem die Sachen erzählen. Sag vor Gericht die Wahrheit und nimm dir einfach vor, dass du jetzt reinen Tisch machst, dass du den ganzen Mist, der auf deinem Lebenstisch bisher liegt, runterwischt und von neu anfängst, von null anfängst. Mhm. Ja? Ich werde es auf jeden Fall versuchen, ne? Thomas, ich wünsche dir wirklich viel Glück. Ich weiß, es ist hart, aber du wärst nicht der Erste, der schaffen würde. Es haben viele andere auch geschafft. Und das ist ein tolles, saugutes Gefühl. Ich hoffe, dass ich es alles schaffe halt, ne? Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, damit wir dich noch ein bisschen auffangen. Ich habe ja eine gute Psychologin hier im Hintergrund. Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, Thomas, ja, ich danke dir schon mal vielmals. Ne? Sehr gerne, Thomas. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer für euch, die kostenfreie Nummer. Und hier ist Anna. Anna ist 40. Guten Morgen, Anna. Ja, guten Morgen, Domian. Anna, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ach, ja. Ich habe meine Neigung entdeckt zum BDSM. Zum BDSM? Bondage, Disziplin, Sadomasochismus. Das ist eine ganz harte Nummer, ne? Oder? Ja. Was macht man denn da so, frage ich jetzt mal ganz. Was macht man denn da so? Ja. Also ganz lange habe ich nur darüber nachgedacht. Ich bin auch verheiratet. Mhm. Mein Mann weiß davon gar nichts. Wie lange verheiratet? Seit 10 Jahren. 10 Jahre. Mhm. Kinder? Mein Mann hat Kinder, ich habe keine. Ja. Okay. Und ja, und in diesem Album hat er schon lange in mir geschlummert. Und irgendwann habe ich dann im Netzwerk, habe ich dann meinen sogenannten Herrn kennengelernt. Wie hast du den kennengelernt? Ja, ich habe mich einfach in irgendwelchen diversen Gruppen angemeldet. Dom trifft Devot und ja. Mhm. Und habe mich dann mit ihm getroffen. Mhm. Mhm. Ja. Und da hast du Blut geleckt? Ja, voll meine Erfüllung. Voll deine Erfüllung? Ja. Was macht der Herr mit dir? Mich erniedrigen, mich demütigen, mich schlagen. Dich fesseln? Ja. Eigentlich tue ich alles, was er möchte. Wie stark schlägt er dich? Wie magst du's? Also schon so, dass man Spuren sieht. Die Spuren sieht ja dein Mann dann auch? Nein, Nein, man sieht die nicht. Ich weiß nicht, schon zu verdecken. Naja. Wie oft gehst du zu deinem Herrn? Eigentlich wollen wir uns zweimal im Monat treffen. Ihr wollt euch zweimal im Monat treffen? Mhm. Wann war jetzt die erste Begegnung? Vor 3 Monaten. Mhm. Mhm. Und heute die letzte. Bitte? Und heute haben wir uns getroffen. Achso, du bist jetzt ganz noch im Rausch. Ein bisschen, ja. Wie viele Stunden warst du bei ihm? 4 Stunden. 4 Stunden? Mhm. 4 Stunden hat er dich erniedrigt. Ja. Und gefesselt. Ja. Und geschlagen. Und Kerzenwachs. Und ja. 4 Stunden. Mhm. Gab es danach auch noch Geschlechtsverkehr? Ist immer so der Abschluss von so einer Session, ja. Ist das immer so? So oft, wie ich mich mit ihm getroffen habe, ja. Dann schon. Ja. Aber das ist unwichtig. Das ist unwichtig für dich. Ja, das, was vorher passiert, ist viel wichtiger. Das ist wichtiger, ja. Mit deinem Mann hast du so Blümchensex? Ja, halt normalen Sex. Vanilla-Sex. Mhm. Wie oft mit deinem Mann? Selten. Wie ist überhaupt die Ehe? Nicht wirklich toll. Liebe? Ich liebe meinen Mann, ja. Und warum ist die Ehe, abgesehen von der nicht befriedigenden Sexualität, warum ist es nicht so toll? Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht beantworten. Vielleicht ist es einfach meine Neigung. Ich weiß es nicht. Es reicht mir einfach nicht. Versteht ihr euch denn im Alltag? Es geht. Es ist jetzt alles ein bisschen schwierig im Moment. Mhm. Aber du liebst ihn. Warum liebst du ihn? Es ist die große Liebe meines Lebens. Mein Mann. Was ist denn so toll an ihm? Alles. Alles sagt mir nichts. Sag mal konkreter. Alles. Na, alles zum Beispiel nicht. Zum Beispiel der Sex ist zum Beispiel schon mal überhaupt nicht toll. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was ist denn toll? Ja, wenn er mich halt so anguckt und wie er manchmal mit mir spricht. Aber halt nur manchmal, ne? Jetzt redest du ein bisschen wie ein pubertierendes Mädchen. Ja, ich weiß. Ich sitze doch hier und bin ganz rot im Gesicht. So wie er mich manchmal anschaut. Ja, ich weiß. Du sagst, der Alltag, der Sex funktioniert nicht, der Alltag ist auch nicht so dolle. Nein, trotzdem liebe ich ihn. Oder sagst du es vielleicht auch ein bisschen aus Angst, weil du da in eine neue Welt geschleudert wurdest und so klammerst an der alten Welt? Das kann sein, ja. Die neue Welt macht mir auch Angst. Denn wenn du jetzt da so entfesselt bist in dieser neuen Welt, gibt es kein Zurück mehr. Das ist dir klar, ne? Nicht entfesselt, gefesselt. Ja, ja, gut, ich weiß. Aber letztendlich, innerlich natürlich, ist das entbrannt, ne? Der Spaß daran. Ja, das stimmt. wenn ich mich darauf weiter einlasse, gibt es kein Zurück mehr in die normale Welt. Ich habe fast schon den Eindruck, dass es jetzt schon kein Zurück mehr gibt. Wenn ich jetzt sagen würde, Anna, das geht so nicht, ab sofort ist Schluss mit diesen ganzen Sachen, du wirst es nie mehr in deinem Leben machen. Du wirst nie wieder im Leben einen Herrn treffen. Was würdest du empfinden? Verlust, Ängste. Mhm. Wie lange spürst du das denn schon, dass du in diese Richtung eine Neigung hast? Ach, schon ganz viele Jahre. Schon ganz viele Jahre. Ich hab mit der Neigung gar nichts zu tun. Es war wirklich im Streit, hat mich ein Mann geschlagen, bevor ich mit meinem Mann verheiratet war. Mhm. Und das klingt vielleicht total komisch, aber es hat mich total erregt. Mhm. Und dieser Gedanke, nicht, dass er mich im Bösen geschlagen hat, sondern dieser Gedanke, dass mich das erregt hat, hat mich nicht losgelassen. Ne? Mhm. Naja, das ist natürlich ein absolutes Anzeichen gewesen, dass du diesbezüglich gestrickt bist. Ja, und ich habe die ganze Zeit verdrängt und jetzt habe ich sie erst jetzt mal ist es ausgebrochen, ja. Jetzt hast du natürlich ein dickes Problem. Ich habe ein dickes Problem, ja. Aber was für ein Problem? Du bist verheiratet mit einem Mann, den du, wie du sagst, liebst, mit dem du aber diese Sexualität überhaupt nicht leben kannst. Der wahrscheinlich aus allen Wolken fallen würde, wenn du dem das erzählst. Ganz sicher. Indem du jetzt schon fremd gehst, ja. Massiv fremd gehst, exzessiv, in einer sehr exzessiven Sexualität. Was hat das für eine Zukunft? Welche Zukunft hat diese Ehe? Ich glaube keine mehr. Das glaube ich auch. Das tut ganz schön weh. Mich erschreckt das auch. Ich habe auch manchmal selber Angst vor mir, warum ich das erregt, wenn ich erniedrigt werde und geschlagen werde. Und ich glaube, da gibt es keine schlüssige Antwort drauf. Nein. Ich glaube, die Macht der Sexualität ist so groß, dass man da mit Vernunft auch gar nicht rankommt. Wenn das so stark bei dir ist und du bist sicher, dass du bist ganz sicher, dass dein Mann so etwas mit dir nicht machen könnte, wollte. Ja, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Er könnte mich nicht schlagen. Mhm. Niemals. Ja, und du kannst das natürlich von ihm nicht erzwingen, das geht nicht. Das geht, wenn er nicht so drauf ist, dann kann man das auch nicht erzwingen. Ich weiß auch nicht, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich nicht lieber so eine Beziehung hätte. So, man sagt in diesen Kreisen so eine 24-7-Beziehung. Also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Boah, aber dann bist du aber wirklich heftig drauf, wenn du sogar mit so einem Gedanken spielst. Also, dass du 24 Stunden ein Sklave bei einem Menschen bist, ein Sklavin bei jemandem bist, zeigt mir das. Ja, Sob, keine Sklavin. Naja, okay, aber 24 Stunden eben. Ja. Das zeigt mir, wie stark das bei dir ist. Anna, ich kann da nur zu sagen, dass das beides nicht kompatibel ist. Das passt nicht zusammen. Deine brave Ehe, sage ich mal, deine normale Ehe, ohne das jetzt abschätzig zu sagen. Ich habe ein ganz braves, normales Leben. Ja. Eigentlich. Da musst du eine Entscheidung treffen. Ja, ich weiß. Und die Entscheidung wird darauf hinauslaufen, dass du dich von deinem Mann trennst. Dann trenne ich wieder von allem, ich trenne mich vom Umfeld, ich muss mich von allem trennen. Mhm. Da würde auch gar keiner in meinem Umfeld mit klarkommen. Was würde denn passieren? Nein, du musst es ja nicht rausposaunen überall. Was passiert, wenn du deinem Mann erzählst, was du jetzt schon gemacht hast? Er würde das gar nicht verstehen können. Mhm. Er würde das, ich verstehe das selbst nicht. Würde er denn schon sofort sagen, dann geht das nicht mit uns beiden? Ist er so drauf? Wird er sagen, dann Schluss? Ja, ich glaube schon, ja. Hm. Ich glaube schon. Schwierig, Anna. Ja, ich weiß. Da gibt's auch keinen guten Ausweg. Gibt's nicht. Ich kann meine Neigung nicht einfach jetzt wegdrücken. Nein, nee, glaube ich. Wenn du deine Leidenschaft leben willst und du sie nicht wegdrücken kannst, nachdem du sie vielleicht 30 Jahre unterdrückt hast oder 20 Jahre, wirst du diesen Weg gehen, bin ich sicher. Mehr können wir nicht darüber sprechen. Ja, okay. dann wünsche ich dir, wie immer du das jetzt alles auch machst, wünsche ich dir alles Gute und ein gutes Händchen dafür. Ja, danke schön, Domian. Viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Nochmal der Hinweis, ihr Lieben, auf morgen. Morgen heißt das Thema, ich traue mich nicht. Hätte Anna vielleicht auch anrufen können und sagen, ich traue mich nicht, meinem Mann zu sagen, was mit mir los ist. Also, aber so im ganz Großen meinen wir das Thema, ich traue mich nicht, ich möchte mit Menschen reden, die Angst haben. Angst haben, irgendetwas zu tun, etwas zu sagen, ein Geheimnis zu verraten, sich von jemandem zu trennen, sich zu wehren, vielleicht jemanden anzuzeigen oder einfach auch Angst haben, einen gravierenden Schritt im eigenen Leben zu tun. Vielleicht die Arbeit an den Nagel zu hängen, auszusteigen, vielleicht aus einem erfolgreichen Job rauszugehen und als Bauer zu arbeiten oder weiß ich was. Auf jeden Fall irgendwie was Besonderes zu tun. Wenn ihr in so einer Lage seid, dass ihr kurz davor seid, irgendwas Gravierendes tun oder tun zu wollen, aber immer noch sagt, ich traue mich nicht oder ich traue mich noch nicht, dann könnt ihr gerne anrufen und wir sprechen darüber morgen. Meldet euch am besten per Mail an unter domian@wdr.de oder meldet euch morgen ab 0 Uhr oder während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Hier ist Dennis, 20 Jahre alt. Guten Morgen, Dennis. Hallo? Ich höre keinen Dennis. Schweigen im Walde. Ich glaube, dann ist da niemand in der Leitung oder die Leitung ist blockiert. Dann machen wir weiter mit... Ich frage meine Regie, mit wem wir weitermachen. Ich höre ja auf dem Kopfhörer ständig Margret, aber hier ist keine Margret. Ah, hier ist eine Margret. 60. Hallo Margret. Hallo Margret. Also ich wollte eine Rückmeldung machen. Ja, entschuldige, da war auch gerade so ein Störer. Nun haben wir dich, ja? Und jetzt hören ja, wir dich auch. Ich hatte auch so eine Störung da drin. Ich habe schon wieder einen Schreck bekommen. Ich hatte Ende 2010 mit dir mal gesprochen, und zwar über die Krankheit Morbus Meniere. Ja. Da ging es mir sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern ja, kannst. Ja, vielleicht erklär du nochmal kurz die Krankheit. Also das kommt in Schüben. Mhm. So, man fällt dann urplötzlich um, man hat den Körper nicht mehr unter Kontrolle. Das ist wie bei extremem Seegang. Und dann muss man brechen. Und man weiß nie, wie lange so ein Schub anhält. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dich erreicht hatte, im dem Jahre 2010, war ich über Monate in dieser Schubphase. Das ging und ging nicht weg. Mhm. Man hat ja das Gefühl, das ganze Leben hat keine Qualität mehr. Man verliert auch die Lust am Leben. Weil es ja auch sehr dramatisch ist, diese Erkrankung. Ja, ja. Mhm. Das kommt vom Gleichgewichtsorgan. Ne? Ja, ja. Ich bin auf dem linken Ohr, bin ich taub durch 10 Hörstürze. Mhm, Ist noch einer, bis da zu dem Zeitpunkt hatte ich 9 und dann ist noch einer im Nachhinein noch dazugekommen. Wie lange hast du diese Erkrankung? Die habe ich jetzt im 4. Jahr. Ja? Und die kam einfach so von heute auf morgen? Von heute auf morgen. Mhm. Ich wusste, wie ich das erste Mal hatte, gar nicht, was das war. Ja, das ist ja auch eine merkwürdige Symptomatik. Ich wollte Wäsche auf der Wäschespinne aufhängen und merkte, hatte so das Gefühl, mir wird es schwindelig. Mhm. Mhm. Dann habe ich gedacht, du musst dich beeilen, die Wäsche aufhängen, dass du reinkommst, und dann legst du dich mal auf die Couch. Mhm. Ich hatte 3 Teile aufhängen, will mich zum Korb bücken für das 4. Teil. Da zog es mich nach links. Ich flog voll in die Blumenkübel auf meiner Terrasse. Ich war nicht mehr in der Lage aufzustehen. Mhm. Also das war so ein schlimmer Schub, auch als wir miteinander gesprochen hatten. Ja, und jetzt, da befand ich mich monatelang. Und dann habe ich ja so viele Zuschriften bekommen. Ich hatte gar nicht mehr, weil da Wochen vergangen waren, nach dem Gespräch damit gerechnet. Ja, also Zuschriften von unseren Hörern. Ja, ja. Mhm. Habe dann mit den Leuten Kontakt aufgenommen. Ich konnte nicht bei dieser Menge mit allen auf einmal aufnehmen. Mhm. Und da meinten einige von diesen... dass ich viel zu niedrig mit dem Medikament, was ich einnehme, eingestuft bin. Mhm. Ich müsste eine viel höhere Dosis nehmen. Und eine sagte mir dann, eine Frau, die war sehr, sehr nett, die hätte direkt mit 2 Tabletten 3-mal täglich angefangen. Die hatte diese Erkrankung auch und hatte Erfahrung damit. Ja, ja. Mhm. Und der ging es gut. Ne? Die Schübe werden auch mit der Zeit, hat die mir gesagt, weniger dann, wenn man richtig eingestellt ist. Mhm. Und dann habe ich eigenmächtig, weil ich mich zu dem Zeitpunkt immer noch in dieser extremen Phase befand, ich konnte ja nicht vor der Türe nichts, man kann dann gar nichts machen, habe ich eigenmächtig einfach meine Tablettendosis auf 3-mal täglich 2 Tabletten erhöht und am nächsten Tag war Ende. Und seitdem habe ich keinen mehr gehabt. Ach, das ist ja ein Ding. Ich bin überglücklich. Das ist ja ein Ding, Margit. Das ist ja super. Das heißt, eine tolle Zuschauer oder Zuhörerin von uns hat dir quasi geholfen. Überglücklich. Aber ja, und auch durch den Sender, ne? Ja. Nur mich wundert absolut, dass dir diesen Rat, dieser Rat von keinem Arzt kam. Ein Arzt, der dich behandelt. Jürgen, die wenigsten Ärzte kennen sich mit dieser Krankheit aus, diagnostizieren dich. Ja, aber immerhin hatte dir ja jemand schon mal dieses Medikament verschrieben. Mein Hausarzt. Mhm. Aber der kannte sich auch nicht doll aus und wusste nicht die Dosierung richtig. Ja, der hatte zu mir gesagt, 3-mal täglich eine halbe Tablette. Ich sag, kann ich da nicht mehr von nehmen? Ich sag, sie wissen gar nicht, wie man sich dann fühlt. Mhm. Ich sag, man fühlt sich, man hat den Gedanken, wenn man da liegt, man darf sich nicht bewegen. Mhm. Du musst dich hinlegen und den Kopf ganz ruhig halten. Mhm. Du darfst den keinen Millimeter bewegen. So wie du den bewegst, also das kann man keinem beschreiben, der das nicht hat, diese Krankheit. Und du hast den Arzt... Und dann Arzt... dieses Brechen. Du brichst, bis dass du Galle irgendwann brichst. Ja, furchtbar. Du kannst doch nichts essen dann. Furchtbar, furchtbar. Und du hast den Arzt gefragt, ob du vielleicht auch ein bisschen mehr nehmen könntest. Was meinte er? Er hat jetzt zu mir gesagt, dieses Medikament fördert die Durchblutung vom Gehörgang zum Kopf hin. Mhm. Und dann könnte man einen starken Druck im Kopf bekommen. Mhm. Das würde er nicht mehr raten, mehr zu nehmen. Ich sollte mich an die halbe Tablette halten. Mhm. Und die kamen immer in engeren Abständen, die Schübe. Mhm. Und hielten auch immer länger an. Mhm. Das wurde immer schlimmer. Nun wollen wir hier keine medizinische Beratung machen. Wenn jetzt jemand in gleicher Weise betroffen ist, sollte diese Person auf jeden Fall doch mal Rücksprache mit einem Arzt halten. Bei dir ist es auf jeden Fall gut gelaufen und gut gegangen und du fühlst dich seitdem wie gesund, kann man das sagen? Wie ein Fisch im Wasser. Ich bin montags dann zu meinem Arzt und habe dem das erzählt. Er sagte, Sie riskieren sich aber was mit so einem Grinsen im Gesicht, der kennt mich. Mhm. Ich sage, Herr Doktor, sag ich, wenn Sie sich so fühlen und Sie liegen so lange mit dieser Krankheit da, dann versuchen Sie alles. Das ich habe auch die Zuschrift mitgenommen und dem das gezeigt. Ja, ja, ah, der ja. hat gelacht, wie der hörte, dass ich mich ans Fernsehen gewandt habe. Hast du denn mit dieser netten Frau nochmal Kontakt aufgenommen und hast ihr das erzählt? Zweimal habe ich mit ihr nochmal gesprochen. Ja. Aber dann muss dir das ja wirklich fast wie ein neues Leben vorgekommen sein, als das nicht mehr ich aufgetreten ist. Ich habe angerufen, versucht, wie du dieses Thema hattest, glücklich sein oder wie, irgendwie mit glücklich. Jetzt verkochten wir dieses Thema. Mhm. Aber da hatte ich kein Glück durchzukommen. Genau, endlich glücklich. Da hätte das ja natürlich auch sehr gut zu gepasst. Ja, genau, Luises, endlich glücklich. Ja. Weil das passte. Ich fühle mich seitdem also... Kann ich keinem Menschen sagen. Und nachdem der Arzt das jetzt weiß, dass du die hohe Dosis... Ich halte die Dosis bei. Ja, dann sagt er jetzt... Ich krieg diesen Druck im Kopf nicht, was der meinte, was dann kommen könnte. Ja. Und dann sagt er, wenn Sie damit gut fahren, dann machen Sie das und Sie fühlen sich gut. Das ist ja wirklich toll. Das ist wirklich super. Du hast Ende 2010, sagst du, angerufen? Ja. Ja. Dezember war das. Dezember, das heißt über ein ganzes Jahr bist du dann schon beschwerdefrei. Ja, genau, nichts mehr. Also, großes... Noch nicht mal mehr einen leichten Drehschwindel. Ich sag... Ich dann durch schon mal. Ja. Wir hören das ja immer wieder, wenn ich so auch in die Kamera reinfrage oder ins Mikrofon reinfrage, ob die Leute draußen irgendeine Idee haben. Da kommen zwar oft auch Ratschläge, mit denen man nicht so viel anfangen kann, aber es kommen immer wieder auch tolle Ratschläge, wo wir dann auch ganz baff sind, wenn wir das hören, dass es den Leuten dann geholfen hat und der Anrufer glücklich ist, wie du. Ja, also, deshalb wollte ich auch die Rückmeldung machen. Ja, super, Margit, ich danke dir sehr herzlich. Ich freue mich, dass es dir gut geht und auf dass es dir noch 30, 40 Jahre super geht. Ja, danke schön. Hör mal, du kannst dieser Frau, wenn die das wenn irgendwelche das hören, die Krankheit haben, ruhig meine Adresse weiter. Sehr gerne, dann können wir euch in Kontakt treten können wir euch kurz schließen, genau, das machen wir. Gut, Margit. Alles Liebe. Toi, toi, toi, weiterhin. Alles Gute. Und macht weiter so mit der Sendung. Das ist eine super Sendung. Sehr gerne. Wir bemühen uns. Tschüss, Margit. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik Julia Jochum. Und heute war das eine freie Themennacht. Und morgen haben wir ein Thema. Und morgen heißt das Thema Ich traue mich nicht und möchte gerne mit Leuten sprechen, die so kurz vor einer großen Entscheidung stehen und sagen nie, ich habe irgendwie noch Angst, ich traue mich nicht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 beginnt die Sendung oder ihr mailt domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sag bye bye und tschüss. Bis morgen.